Good morning, my amazing and wonderful friends. Guten Morgen, meine tollen und wunderbaren Freunde. Who keep listening to Daniel's wonderful voice. Die weiterhin der wunderschönen Stimme von Daniel zuhören. I'm gonna talk about spiritual growth. Ich werde über geistliches Wachstum sprechen. Do you know, as a man who's been involved in leading other people. Ich bin ein Mann, der darin involviert ist, andere Menschen zu leiten. Helping them to become spiritually mature. Und ich helfe ihnen, geistlich reif zu werden. I remember when I was young. Ich erinnere mich, als ich jung war. And he went to preach the gospel. Und das Evangelium predigte. And then people became saved. Und Menschen errettet wurden. And then here is what happened. Und Folgendes geschah. Of course, because you love people. Natürlich, weil du Menschen liebst. You want them to grow. Willst du, dass sie wachsen? Can you imagine? Kannst du dir vorstellen? Parents who have a baby. Eltern, die ein Baby haben. And that baby at the age of 30 is still acting like a little child. Und sich das Baby mit 30 Jahren immer noch so wie ein kleines Kind verhält. Still needs the diapers changed. Es müssen ihm immer noch die Windeln gewechselt werden. It's whenever it's hungry. Es schreit, wenn es hungrig ist. Can you imagine how disturbing this would be? Kannst du dir vorstellen, wie störend dies wäre? Now, Paul, when he described all of his sufferings. Paulus, wenn er alle seine Leiden beschreibt. I mean, he talked of terrible persecutions and suffering. Ich meine, er zählt von schlimmen Verfolgungen und Leiden. Prison, shipwrecked, beaten half to death. Gefängnis, Schiffbruch, halb zu Tode geprügelt. But then he describes a suffering that is greater than all of this suffering. Dann aber beschreibt er ein Leiden, das größer ist als alle anderen Leiden. You know what the suffering was? Weißt du, was für ein Leiden das war? He said the care, the burden of the, for the church. Er sagte die Sorge und die Bürde um die Gemeinde. And I understand this. Und ich verstehe das. Because if the Lord has called you to serve his body, you care for the church. Wenn der Herr dich berufen hat, seinem Leib zu dienen, dann sorgst du dich um die Gemeinde. One of the things that always has been very important to me. Eines der Dinge, die für mich immer sehr wichtig waren, I can help people come to true maturity in God. Dass ich Menschen helfen kann, zu einer wahren Reife in Gott zu kommen. And it is such a sad thing. Und es ist so eine traurige Tatsache. See, people have been Christians for decades. Wenn du Menschen siehst, die jahrzehntelang Christen sind, and they just don't mature. Und sie einfach nicht reif werden. And you know, once you watch this, it hurts your heart. Wenn du das einmal beobachtest, tut es in deinem Herzen weh. And it's something that as long as I can remember, I've been trying to find out how can people mature. Soweit ich mich erinnere, wollte ich schon immer herausfinden, wie Menschen reif werden können. And I'm going to give you three things. Ich gebe dir drei Punkte. That if you learn to truly apply these three things. Und wenn du wirklich lernst, diese anzuwenden. And live by these three things. Und danach zu leben. You will mature spiritually. I guarantee it. Wirst du geistlich reifen, das garantiere ich dir. But before we talk about these three things. Bevor wir über diese drei Punkte sprechen. I want you to understand that in the Christian life there are so many things that have to be balanced. Will ich, dass du verstehst, dass in einem christlichen Leben es so viel gibt, das im Gleichgewicht sein muss. Christians seem to love to go to one extreme or the other. Es ist lustig, wie Christen es lieben, von einem Extrem ins andere zu gehen. But there are things that have to be balanced. Aber es gibt Dinge, die im Gleichgewicht sein müssen. I give you an example. Ich gebe dir ein Beispiel. Is it work or is it rest? Ist es Arbeit oder ist es Ruhe? Do we have to enter God's rest? Müssen wir in Gottes Ruhe einkehren? Yes. Ja. But do we do the works that Jesus did and greater ones? Müssen wir nicht die Werke tun, die Jesus tat und sogar noch größere tun? Ja. You see, these things have to be balanced. Diese Dinge müssen im Gleichgewicht sein. I give you another one. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Do we have to be generous and give? Müssen wir großzügig sein und geben? Absolutely, we have to be generous. It's a lifestyle. Absolut, wir müssen großzügig sein. Das ist ein Lebensstil. So to give should be a natural instinct for us. Zu geben sollte für uns ein natürlicher Instinkt sein. But we have to balance it with receiving. Doch müssen wir es im Gleichgewicht halten mit annehmen. If you don't learn to have a heart of generously receiving, you can never have a heart of generously giving. Wenn du nicht lernst, ein Herz zu haben, das großzügig annimmt, kannst du auch nicht ein Herz haben, das großzügig gibt. So, look. Schau. Unless you breathe in and breathe out, you're gonna die. Wenn du nicht einatmest und ausatmest, wirst du sterben. What's happening? What's the first thing the baby has to do? Was passiert? Was ist das Erste, was ein Baby tun muss? Breathe in. Einatmen. Do you know why the nurse smacks the baby in the butt? Weißt du, warum die Krankenschwester dem Baby einen Klaps auf den Hintern gibt? Well, in Poland it is because the baby already stole the watch of the nurse. In Polen ist es, weil das Baby der Krankenschwester schon mal die Uhr gestohlen hat. That's a joke because. Das ist ein Scherz, weil. It's a joke that Europeans say. Das ist ein Scherz, den die Europäer sagen. But you know, we know the baby first has to breathe in and then it breathes out. Wir wissen, das Baby muss zuerst einatmen und dann atmet es aus. We can go through the Bible. Wir können durch die Bibel gehen. And we can see this also in real life. Und wir können dies auch im realen Leben sehen. That unless we balance things together, we're not going to grow mature. Dass, wenn wir die Dinge nicht ins Gleichgewicht bringen, werden wir nicht zur wahren Reife gelangen. So tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.